dem Untergang. Ich stolz auf den Schafott. Ein Held geboren im Chaos ist größer als der Tod. Unbeugsam im Untergang. Ich stolz auf den Schafott.